Im Gegensatz zu seinem beruflichen Aufstieg traten in Einsteins Ehe immer mehr Probleme auf. Sie führten dazu, dass seine Frau im Juni 1914 mit den Söhnen nach Zürich zurückkehrte. Im Februar 1919 wurde die Ehe geschieden. Kurze Zeit später heiratete Albert Einstein seine Cousine Else Löwenthal, die ihn schon wegen verschiedener Krankheiten gepflegt hatte. In den Jahren 1909 bis 1916 arbeitete Albert Einstein an einer Verallgemeinerung der speziellen Relativitätstheorie, die er 1916 in dem Artikel »Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie« zusammenfasste. Später beschäftigte sich Einstein mit der Suche nach einer einheitlichen Feldtheorie, die neben der Gravitation auch die Elektrodynamik mit einschließen sollte. Die Lösung dieses Problems beschäftigte ihn bis an sein Lebensende und seine Suche nach der Weltformel blieb letztendlich erfolglos. Im ersten Jahrzehnt wurde er noch von seinen Physikerkollegen unterstützt, die sich aber später anderen Gebieten, zum Beispiel der Quantenmechanik, zuwandten. So wurde Einstein zum Einzelkämpfer und geriet mit der Zeit in eine wissenschaftliche Isolation. Verstärkt wurde diese Isolation noch dadurch, dass er sich mit der Quantenmechanik, wie sie unter anderem von Niels Bohr, Werner Heisenberg und Wolfgang Pauli entwickelt wurde, nicht abfinden wollte und beharrlich an ihr Kritik übte. In diesem Punkt aber hat sich Einstein geirrt, denn die Quantenmechanik gehört heute genauso zum physikalischen Alltag wie seine eigene Relativitätstheorie. Nach der Machtergreifung Hitlers erklärte Einstein seinen Austritt aus der Preußischen Akademie der Wissenschaften und fand in den Vereinigten Staaten eine neue Stelle in Princeton und eine neue Heimat. Einstein, der sein Leben lang Pazifist war und jede Form von Gewalt verabscheute, unterzeichnete 1939 einen folgenreichen Brief an den amerikanischen Präsidenten, in dem zum Bau der Atombombe geraten wurde. Er befürchtete das Voranschreiten der deutschen Atomforschung und deren militärische Nutzung durch die Nationalsozialisten. Nach dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki engagierte sich Einstein für die friedliche Nutzung der Atomenergie. Er starb am 15. April 1955 in Princeton.